Hallo? Hallo? Hallo, wer ist denn da? Der Hans-Peter. Wen möchten Sie denn sprechen? Du Wichser. Was? Du Wichser. Was? Willst mich verarschen? Was? Wer denn da? Willst mich verarschen? Na, wer denn da? Der Hans-Peter. Hans-Peter, was bist du denn? Willst mich verarschen? Nein. Nicht? Nein. Dann ist gut. Nein. Nicht? Nein. Wieso nicht? Darum nicht. Was? Darum nicht. Ey, du Pimmel, warum rufst du einfach so an? So halt. Schämst du dich nicht? Nee. Wieso nicht? Schämst du dich nicht? Und was hast du heute von deinen Görn gekriegt? Was? Ich hab gefragt, was hast du heute deinem Vater geschenkt? Nix. Nee? Nee. Er hat dir was geschenkt, ne? Ein Dauerlutscher, oder? Nee. Auch nicht? Henkelgeld. Was? Mir Henkelgeld. Was? Mir Henkelgeld. Was? Henkelgeld? Ja. Digga, was redest du denn für ein Dorf, Deutsch? Ich hab kein Geld. Ja, ach so, und was hast du da gesagt? Nochmal, sag das nochmal auf deine Sprache. Was? Sag das nochmal auf deine Sprache. Nein. Nein. Doch, mach mal. Nee. Doch. Ich verarsche. Nee, will ich nicht. Hendrik, Geld? Wir haben kein Geld. Ihr habt kein Geld. Ja. Ja und? Ja und? Ja, was willst du? Aber du kannst ja auch anrufen hier. Ja. Ja. Mit Billigvorwahl. Mit Billig, mit 01, wie war das noch? 01051. Ja? Ja. Okay. Und was willst du denn jetzt? Hammerst du das vorher spielen gelassen? Willst du mich verarschen? Was? Hammerst du das vorher laufen gelassen? Willst du mich verarschen? Digga, was? Ey, Kübelböck, Digga. Was? Was willst du denn? Nix. Ja, aber wie? Verarsch dich doch nicht, Digga. Doch. Nein. Doch. Nein. Bin ich nicht nett. Was? Bin ich nicht nett. Ja und? Ich auch nicht, Alter. Was soll ich denn jetzt machen? Maul ruf meinen großen Bruder, der haut dir in die Fresse. Ja, redet er auch so wie du? Was? Ich glaub, der haut mir echt in die Fresse bei der Stimme, Alter. Ja. Weil ich mich totlachen werde. Aber lach nicht. Okay, lach nicht, ja? Ja. Wo wohnst du denn nochmal? Ademensfelde. Wo? Ademensfelde. Ademensfelde? Ja. Was denn ditte? Ich bin Stuttgart. Stuttgart? Ja. Aber du kommst doch nicht direkt aus Stuttgart, oder? Also ja, du bist Ademensfelde. Aus dem Krankenhaus bist du doch nicht da rausgekommen. Nee. So, und wo denn? In Ademensfelde. Ja, egal. Was gibt's denn? Kann ich mal deinen Bruder haben? Der ist gar nicht da, der ruft morgen an. Wo ist denn der Rest von deiner Sippschaft? Was? Wo ist denn der Rest von deiner Sippschaft? Von deiner. Nee, von deiner. Weiß nicht, die kommen morgen. Ja, wo sind die denn? Die helfen grad. Okay, und bist du M oder W? M. M? Ja. Wie sehr M? Was? Wie sehr M? Hundertprozentig. Ja? Ja. Und bist du A oder B? A. Und 1 oder 2? 1. X oder Y? X. Ja? Ja. Ehrlich? Ja. Links oder rechts? Links. Oben oder unten? Du Wichser! Mann, bist du blöd, Alter! Ja, Digga, ist gut, Mann, du bist ja voll verrückt, Alter! Welche Drogen nimmst du? Was? Welche Drogen nimmst du? Ich rauche immer Autoreifen. Was rauchst du? Autoreifen. Autoreifen? Ja. Hast du mal Fußnägel geraucht? Was? Hast du mal Fußnägel geraucht? Ja, aber das ist nicht so gut. Nee? Nee. Okay. Ey. Und komplex. Ohne Scheiß, aber ey, was muss man saufen und rauchen, dass man so eine Stimme kriegt? Komplex, Raucher vielleicht noch und... Ja? Ja, Autoreifer. Ich glaub, das kommt von da. Was? Vom Autoreifer Raucher. Und schniefst du Klebe? Was? Schniefst du auch manchmal Klebe? Ja, ab und zu, dass ich besser schlafen kann. Ja? Ja. Ist das so schlimm bei euch? Ja. Ja? Schon. Sure. Okay, Mann. Das ist dann natürlich traurig. Ja. Ohne Scheiß, Mann. Okay. Okay? Ja. Bist du jetzt wieder lieb? Was? Ich sag, hast du, piept das bei dir? Was? Ich hab gesagt, wie geht's denn sonst so? Ja, ganz gut. Ja? Ja. Echt? Yep. Echt? Jo. Ohne Scheiß? Yep. Okay. Gut dann, ne? Ja. Hast mich noch lieb? Okay, dann mach's gut, ne, du Spinner, ja? Was? Ich sag, mach's gut, du lieber Kerl. Also, peace, Balder. Okay? Okay. Halt's Maul dann, ne? Morgen ruft mein Bruder an. Und dann, oh. Ruft er morgen an? Ja. Zwischen 18 und 20 Uhr kann er anrufen, okay? Ja, den mach ich fertig. Macht er mich fertig? Ja. Mit welcher Armee kommt er denn, um mich fertig zu machen? Weiß nicht, wie die Mistgabel. Ey, auf welche Schule gehst du? Welche Schule? THG. Was ist das denn? Eine Waldorfschule? Oder was? Hä? Gymnasium. Ein Gymnasium? Ja. Wie willst du das denn erzählen? Was? Wem willst du das denn erzählen? Wieso? Ja, du auf dem Gymnasium oder was? Ja. Lach nicht, Alter. Genau. Wo lernt man denn diese Sprache auf dem Gymnasium? Weiß nicht, es kommt vom Autoräufer raus. Ach so. Okay, Mann, Digga. Ja. Ist gut jetzt, ja? Alles klar. Du machst die Leute hier fertig, echt. Was? Ich warte auf den Anruf von deinem Bruder. Ja, Mann, und sag der ihm, macht die alles und sag, ja, ja, sag der Plastikschaufel, dass ich ihn fertig mache, okay? Was? Plastikschaufel? Ja. Alle Kackbalken. Kackbalken? Ja. Ja, ist gut. Dann bin ich halt ein Kackbalken, na und? Ja. Bist du ein Nazi? Was? Hörst du Black Music? Ja. Ja? Ja. Echt? Und bist du auch voll in der Szene drin? Hast du Ausländer als Freunde? Nee. Überhaupt nicht? Nee. Hast du überhaupt Freunde? Ja. Ja? Ja. Wie denn? Deutsche nur? Ja, nur Deutsche. Echt? Wieso keine Ausländer? Weiß nicht. Warum, sag mal? Sind alles so Penner wie du. Quatsch. Nicht Spaß. Ausländer sind doch freundliche Menschen, Mann. Ja. Hä? Außer Inder. Was? Außer Inder. Was Inder? Ja, ich bin ja kein Inder. Ja. Willst du mal den Inder sprechen? Der Inder ist hier neben mir. Ja, du Penner. Ja? Okay, ja. Ich warte auf deinen Bruder, Alter. Er soll anrufen. Ja. Und sag ihm erst ein Frosch, ja? Heiz ihn schon mal ein. Beleidige ihn. Mann. Sag ich hab über eure Sippschaft gelabert und so, ja? Ja. Okay? Aber dann bin ich fertig. Ja, okay. Ich warte da drauf, okay? Alles klar. Und willst du dir noch Echo Fresh und Valeska mit L-O-V-E wünschen? Ja. Ja? Ja. Ja. Lach nicht, Alter. Warum nicht? Weiß nicht. Warum denn nicht? Keine Ahnung. Ey, kennst du den Song Mein Blog? Nee. Also ich meine jetzt nicht Big Brother, unser Haus, ne? Also ich meine. Nee, ja, klar. Ja, ist klar. Achso, okay. Okay. Okay, dann, ne? Ja. Dann mach's gut, ne? Ja. Okay. Kann ich noch einen Grüße? Du willst auch grüßen? Ja. Ja, darfst grüßen, Mann. Ja, der Michael Detzel, der Dominik Ludwig und der Daniel Basle. Basle? Ja. Okay, und du heißt? Hans-Peter. Ach komm, du heißt nicht so. Doch. Wie kann man so sein Kind nennen? Weiß nicht. Hä? Und wie heißt der mit Nachnamen? Das darf ich nicht sagen. Warum das denn nicht? Ey, Mann. Was? Warte mal kurz. Ich muss meine Mutter gerade raustreten. Raus jetzt! Jetzt geh raus hier, Mann. Sieh zu, mach die Tür zu. Klopf diesmal an, verdammt! Sieh zu! Und mach was zu fressen, Mann! Ich hab voll Hunger! Guck mal, wir leben hier auch unter asozialen Umständen, Alter. Ich schwör's dir. Ja, schon. Ja, ne? So, sicher auch. Aber nicht so schlimm wie bei euch, du Pisser, okay? Aber, so. Alter. Hau rein jetzt, ne? Jo. Mach's gut, ne? Ja. Hatte GDL, oder? Jo. Okay? Gut, okay. Du Pisskind, tschüss! Ja, Arschki. Ey, so kannst du doch nicht mit mir reden, du Assi, tschüss! Ja. Tschüss, du Pisskopf! Ich warte auf meinen großen Bruder. Ja, ja, ich warte auf deinen großen Bruder. Ja. Wie heißt der denn? Karl-Heinz oder was? Ja, nee. Wie heißt dein großer Bruder? Weiß nicht, sag ich dir mal, sag du dir mal. Sag mal, los! Was? Sag doch mal, wie dein Bruder heißt, damit ich mich drauf einstellen kann. Nein. Was? Nee. Sag doch! Sag du dir mal selber. Ja, okay, dann sag doch mir doch selber, ja? Jo. Okay. Okay. Mach's gut, du Ossi. Ja, ciao, Arschkind. Arschkind? Ja. Als Maul, du Mistplage. Jetzt tschüss. Ja. Ach komm, halt den Mund, Mann. Was labert der? Sagt er hier. Okay, Jungs, okay. Das war, was weiß ich, Hans-Peter. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier weiter. Ich möchte jetzt von jedem mal ein großes Back it up sehen. Komm an. Back it up. Komm an. Gib mir ein Back